Okay, das war der Ritt zum Friedhof von der ersten Scheibe. Und weil wir so liebe Leute sind, haben die gesagt, wir dürfen noch eine Scheibe machen. Und dann haben wir gedacht, Trier liegt ganz, ganz weit weg davon, von dem Stück, was wir jetzt eigentlich mal spielen wollten. Ich glaube, Murbach liegt vielleicht genau 23 Kilometer weiter weg davon. Das nächste Stück heißt, weil es so verdammt kalt heute war, Kingston auf Jamaika.